Philipp Kronberger, Wien 23, Rudolf Weisenhorn Gasse 8, früher Zandergasse 8, Wohnung von Familie Kronberger. Philipp Kronberger wurde am 19. September 1869 in Sobeslau in Tschechien geboren. Er war jüdischen Glaubens und heiratete am 1. Jänner 1895 Hertha Winternitz, geboren 1874 in Neuhaus in Böhmen. Der Ehe entsprangen zwei Söhne, Paul, geboren am 29. Oktober 1900, und Erich, geboren am 17. August 1915. Vom Beruf war Philipp Kronberger Kaufmann, Papierhändler. Philipp Kronberger war 1938 verwitwet und Rentner. Die unmittelbare Zeit vor seiner Deportation verbrachte er bei seinem Sohn Paul im 7. Bezirk Kirchengasse 29. Er war von 1935 bis 1938 Mitglied der Vaterländischen Front und das dürfte auch unter anderem der Grund gewesen sein, dass er in Schutzhaft genommen und am 15. Juni 1938 nach Dachau deportiert wurde. Von dort ging sein Leidensweg am 24. September 1938 nach Buchenwald. Dort verstarb er oder wurde getötet am 21.12.1938. Als Todesursache wurde Myodegeneration angegeben. Seinen beiden Söhnen gelang offensichtlich die Flucht, denn sie scheinen in keiner Datenbank auf.